So, ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem vierten und letzten Panel zum Thema Klassenformierung und Klassenpolitik. Für die Leute, die vielleicht gestern nicht da waren, fasse ich nochmal ganz kurz unsere Vorüberlegung zusammen. Es ging uns um drei Zusammenhänge, die uns interessiert haben. Zum ersten der Zusammenhang zwischen Klassenauseinandersetzung und sozialen Bewegungen, was ein Problem anspricht, was ja heute und gestern mit ziemlicher Regelmäßigkeit hier wieder auftaucht. Dann die zweite Frage zum Verhältnis von Klassen- und Gewerkschaftstheorie. Das wäre jetzt sozusagen ein bisschen das Novum heute. Und drittens zum Verhältnis von also Charakterrolle des Staates und transnationale Klassenstrukturen. Genau, ich würde sagen, das lasse ich erstmal so bei der Vorankündigung. Wir werden jetzt auch ganz streng auf die Einhaltung der Redezeit achten. Lustigen Karten und genau, ich fange einfach an, zwei Referenten auf unserem Panel zu begrüßen. Erstmal alle begrüßen natürlich, Entschuldigung. Und ich stelle den Alexander Gallas vor. Alexander Gallas hat bei Bob Jessop an der Lancaster University promoviert zum Thema Wandel von Klassenauseinandersetzungen im Neoliberalismus bei Thatcher und Blair, also eher so mit Fokus auf die englische Entwicklung des Kapitalismus. Er ist Mitherausgeber des Bandes Polanzas Lesen zur Aktualität marxistischer Staatstheorie, was bei VSA 2006 erschienen ist. Und ganz da drüben am Rand sitzt der Peter Birke. Er ist von Haus aus Historiker, lebt in Hamburg, ist Lehrbeauftragter an der Universität und macht zum Beispiel mit bei der Zeitschrift Sozialgeschichte Online, die der Karl-Heinz Rohn mitbegründet hat. Er hat dissertiert unter dem Titel Wilde Streiks im Wirtschaftswunder, Arbeitskämpfe, Gewerkschaften und soziale Bewegungen in der Bundesrepublik und Dänemark. Sehr lange Titel. Und macht ganz viel zu Arbeiterkämpfen und globaler Geschichte der 68er-Bewegung. Dann stelle ich die zwei Mittelschicht an. Mittleren Positionierten vor. Zum einen Stefan Schmalz, hat in Marburg Politikwissenschaft studiert und dort auch promoviert, mit einer Arbeit über die Außenwirtschaftspolitik Brasiliens unter Lula da Silva, erschien 2008 bei Westfälisches Dampfboot unter dem Titel Brasilien in der Weltwirtschaft, die Regierung Lula und die neue Süd-Süd-Kooperation. Stefan war von 2007 bis 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter in Kassel an der Uni und ist seit kurzem, also seit diesem Semester, seit dem Sommersemester hier in Jena akademischer Rat am Institut für Soziologie. Apropos Westfälisches Dampfboot, damit die arme Sharon, die hier irgendwo sitzt, nicht die ganzen Bücher wieder mitnehmen muss, nochmal der Hinweis, dass man hier auch einzelne Bücher zum Thema Klasse auch kaufen kann. So, neben am besten mal der Pause oder dann danach zu uns kommen. Wir können das hier vorne dann regeln. Neben Stefan sitzt Stefanie. Die ist ebenso, hat ebenso Politikwissenschaft studiert an der FU Berlin, dort auch promoviert mit einer Arbeit über gewerkschaftliche Interessenvertretung in multinationalen Konzernen in Frankreich, Deutschland und Polen. Ebenso bei Dampfboot erschienen, ebenso 2008. Als transnationales Co-Management, betriebliche Politik in der globalen Konkurrenz. Stefanie war bis 2008 Mitarbeiterin am Frankfurter Institut für Sozialforschung und bis 2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akademie der Arbeit in Frankfurt, hat, soviel ich weiß, irgendwie noch diverse Lehraufträge und ist seit 2010 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München. Ja, also die Reihenfolge, wir werden jetzt mit Alexander Gallas beginnen, danach, Stefan Schmalz wird beginnen, dann wird der Alexander seinen Input halten und dann die Stefanie und als letzter Peter Birke. Tja. Ja, erstmal danke für die Einladung und ich muss wirklich sagen, dass ich es ganz beeindruckend finde, dass obwohl um 4 Uhr dann noch Fußballspiel ist und noch am Semesterende. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ich hoffe aber, dass diese Hitzewelle jetzt nicht zu viel an der eigenen Substanz beim Vortragen zehrt. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten. Ich habe so ein bisschen den Arbeitsauftrag bekommen, doch einige Punkte ein bisschen herauszuarbeiten, einen kurzen Input zur transnationalen Klassenbildung und Transnationalisierung von Klassenverhältnissen. Es ist relativ offensichtlich schon gefallen in der Diskussion, dass in dem Umbruch der kapitalistischen Produktionsweise, also im Wechsel der Kapitalismusformation von einer fordistischen und einer postfordistischen Formation, sich global Kapitalakkumulation stark verändert hat und deswegen auch zu starken Veränderungen der Transnationalität der Sozialstruktur gekommen ist. Ich will einmal über die These der transnationalen Kapitalistenklasse etwas dazu sagen und als zweites, wie es nun mit Arbeit oder Arbeiterbewegung im derzeitigen Globalisierungsprozess gestellt ist. Eine These vorweg zu der These einer Herausbildung von transnationalen Kapitalistenklassen. Man kann eigentlich nicht bisher, würde ich die These aufstellen, nicht davon sprechen, dass es eine kohärente transnationale Klasse gibt. Es gibt transnationalisierte Kapitalfraktionen, also auch mit einem eher Unterscheidung soziologische und politökonomischen Verhältnisse, dass Lebensstile, auch die Interaktionen stark variieren, immer noch im nationalen Raum stattfinden, es starke nationale Bezüge gibt. Aber dass interessanterweise diese eher fraktionierten, transnationalisierten Kapitalfraktionen eine erstaunliche Handlungsfähigkeit über verschiedene supranationale Institutionen besitzen und darüber auch eine verstärkte Schaffung des Weltmarktes gut durchsetzen können und sich als politischer Akteur durchaus konstituiert haben. Es gibt also eine Art Auseinanderklaffen. Vielleicht einfach diese Debatte ist noch relativ jung, wird vor allem im angloamerikanischen Raum seit Ende der 90er Jahre geführt. Gibt es eigentlich verschiedene Interpretationen, die ich kurz vorstellen werde und dann darüber begründen will, wie ich zu dieser These komme. Es gibt eher soziologischen, teilweise auch an Bourdieu weiter angelehnten Klassenbegriff arbeiten, vor allem die vielleicht Standardwerk von Leslie Sclair, dem man Studie zu 80 von 500 Global Fortune Unternehmen gemacht wurde, Transnational Capitalist Class, der verschiedene, also nicht im Marx'schen Bild, folgen verschiedene Fraktionen einer transnationalen Klasse herausgearbeitet hat, hier Manager, Bürokraten, technische Experten und eine eher stark ideologisch Consumerism-Fraktion, die vor allem Handel und Medien Leute aussehen, die es geschafft haben, wirtschaftliche Interessen global durchzusetzen, eine globale Perspektive in dem Handel zu entwickeln, auch eine spezifische Lebensweise transportieren würden und auch sich selbst so als Weltbürger wahrnehmen. Diese These war so der Auftakt der Debatte, ziemlich interessant zu lesen. Das Buch wurde von vielen verschiedenen Seiten, zum Beispiel hier in Deutschland von Hartmann kritisiert, der eine Gegenstudie gemacht hat, wo sehr oft dann bemängelt wurde, dass es eigentlich jetzt soweit nicht bestellt sei, eine geringe Mobilität unter den nationalen Fraktionen gebe, also zum Beispiel wenig Ausländer in Leitungsfunktionen von transnationalen Unternehmen, transnationalisierten Unternehmen in Deutschland zum Beispiel, primär weiter nationale Karriere stattfinden, es auch wenig, relativ wenig Austausch unter diesen CEOs zum Beispiel gibt. Also diese, ich denke, das sind sehr, sehr wichtige Punkte, die genannt werden, also dass dieses Gebäude relativ vage ist. Es gibt dann weiterhin noch sehr viele Studien, die eher so mit Netzwerktheorien arbeiten, zu Ostasiens, dort Familienstrukturen gibt, China, dieser berühmte China Circle, Überseechinesen, die regionale Netze, Familiennetzwerke ausbildet und natürlich marxistische Interpretationen, die vor allem im Umfeld der sogenannten Amsterdamer Schule und dann William Robinson und dem Neo-Florentianer sitzt ja einer neben mir, macht man die dann wirklich im klassischen marxischen Sinne auf Verfügungsgewalt über Produktionsmittel schauen und wie quasi an verschiedenen Indikatoren versuchen zu zeigen, dass sich globale Kapitalakkumulationskreisläufe ausgebildet haben und eine soziale Klasse das trägt, die den globalen Kapitalkreislauf reproduziert. Das kann man dann festmachen an der Zunahme von transnationalen Konzernen, gegenseitigen Fusionen, Übernahmen, wachsende FDI-Flüsse, gleichzeitig eben auch, da wird wahrscheinlich Sander mehr zu erzählen, transnationale Staatsapparate oder transnationalisierte Staatsapparate, World Economic Forum, IWF, dort diese Gruppen in irgendeiner Form Zugriff, oft so die Amsterdamer Schule über Planungsgruppen, in denen sich die globale Kapitalistenklasse organisiert, ausüben und damit eben Druck ausüben, eben den Weltmarkt quasi zu vertiefen. Es gibt da, ich sage jetzt wenig zu Polanski, das würde ich gerne, schaffe ich zeitlich nicht. Generell finde ich eben sehr interessant, es gibt generell wirklich ein Auseinanderklaffen, dass es wenig Anzeichen gibt für eben, ich sage, eine Konstitution eines gemeinsamen Lebensstils außerhalb des nationalen Rahmens, höchstens zeitweise. Die Leute gehen 2 Jahre ins Ausland, es gibt bestimmte punktuelle Treffen und so weiter und so fort. Aber es gleichzeitig ganz klar man eigentlich zeigen kann an verschiedenen Institutionen, das ist eine extreme Handlungsfähigkeit dieser Klassenfraktion in Institutionen gibt, zuletzt auch in der Krisenbearbeitungspolitik. Ja, ich, wie viel Zeit? Hab noch keine Zeit. 10 Minuten, genau. Okay. Hätte ich gar nicht gedacht. denke eben relativ interessant, habe ich ja schon so viel gekürzt, relativ interessant ist eben, dass wenn man sich jetzt dann auf nationaler Ebene diese Fraktionen genauer anschaut, also ist eine Handlungsfähigkeit, gehe ich jetzt auch nochmal genau darauf ein, ist durchaus über transnationalisierte oder Form von supranationalen Staatsapparaten, dieses berühmte Beispiel quasi rechtliche Regelung festgeschrieben wurden, die Stephen Gill hat es mal im neuen Konstitutionalismus getauft, Regelungen, die eigentlich die weitere Kommodifizierungsprozesse, Landnahmeprozesse, würde ich es mal Cluster nennen, und Vertiefungswettbewerbs festgeschrieben haben, also man das sehr, sehr genau beobachten kann, aber dass trotzdem es in dieser transnationalen Klassenfraktion auch starke Spaltungslinien gibt. Das ist vor allem, ich habe selbst ein bisschen zu den brasilianischen, zur brasilianischen herrschenden Klasse, also auch herrschenden Klassen in den Drittstaaten gearbeitet. Man sieht, dass es selbst in den Ländern, wo zum Beispiel Neoprovinzianer oft von Compradoren und innerer Bourgeoisie, also die über keine eigene Wertschöpfungsbasis direkt verfügen, also keine nationale Bourgeoisie geben würde, dass das durchaus weiterhin gibt, da so stark national orientierte Fraktionen, die aber einen Kampf auf globaler Ebene um verschiedene Formen der Transnationalisierung durchführen, also es interne Konfliktlinien gibt, zum Beispiel wie die Globalisierung von Unternehmen organisiert wird, wie Märkte erschlossen werden, so berühmte Beispiele, das ist stärkere Umorientierung zum Beispiel in diesen Ländern hin zu Süd-Süd-Kooperationen gibt, dass man sich aus bestimmten Orientierungen auf dem Weltmarkt auskommt. Es gibt interne regionale Differenzierungen, auch oft, die sich oft über die sozialen Kompromisse, die dann auf nationaler Ebene gefunden werden, vermitteln, was prinzipiell nirgendwo dort eine, selbst bei teilweise eher, ja, kann man sagen, sozialdemokratisch wie Brasilien orientierte Regierung, eigentlich der Weltmarkt als Hauptreferenzrahmen nicht in Frage stellt, dass es keine größeren Bewegungen hin zu mehr Protektionismus gibt. Umgekehrt, eigentlich sehr vereinfacht sagen, dass die Reorganisation des globalen Kapitalismus seit den 70er Jahren wirklich eine historische Schwächeperiode hervorgerufen hat, die sehr stark damit auch zu tun hat, dass es eine Neuzusammensetzung global von Arbeiterklassen gibt. Also jetzt eben die schöne Studie von Beverly Silver, das ist ein Niedergang wirklich auf die Arbeiterbewegung im globalen Maßstab. Aber dass sich gleichzeitig durch Prozesse in der Weltökonomie auch neue, eher national orientierte Arbeiterbewegungen formiert haben, die sich sehr verschieden organisieren und eigentlich bisher aber es kaum vermittelte Formen auf transnationaler Ebene gibt, wo es eine stärkere politische Koordination gibt, wo überhaupt irgendwie gegenhegemoniale Projekte formuliert werden können, auch Kampf um Raum, würde ich mal sagen, stattfindet. Diese Debatte, ich halte mich kurz, um Transnationalisierung der Arbeiterbewegung wird oft gibt es so diese zwei Hauptargumente, dass der Strukturwandel, also Stichwort Dienstleistungsgesellschaft, Verringerung von Industriearbeit, die Arbeiterbewegung maßgeblich geschwächt hätte, auch die Race to the Bottom-These, die übrigens ursprünglich aus dem Jahr 1900 kommt, die also die wachsende Auseinandersetzung wachsende Konkurrenz, die dazu geführt hat, Sozial- und Arbeitsstandards zu schleifen, globalen Rahmen durch Kapitalverlagerung und weitere Prozesse, die Arbeiterbewegung eben massiv geschwächt habe. Eigentlich ist es besser, wahrscheinlich das so zu verstehen, dass globale Kapitalkreisläufe eigentlich zu einer verstärkten Neuzusammensetzung geführt haben. Also gerade Weltsystemansätze oder auch der Robinson von dieser Seite tritt da stark drüber, viele Sachen drüber geschrieben, dass also zum einen das sehr bekannt massive Verlagerung von industrieller Wertschöpfung gab, also mehrere hundert Millionen industrielle Arbeitsplätze nach Ostasien eigentlich teilweise gewandert sind, teilweise aber auch wirklich aus der eigenen Akkumulationsbasis dort entstanden sind und dass eben sich global auch in der dritten Welt eben sich eine Veränderung in den Wertschöpfungsketten, wo Arbeit eingegliedert ist, neue Exportprodukte, also neue Branchen entstanden sind, neue Dienstleistungen, Tourismusbranchen und so weiter und so fort, so wachsende Transnationalisierungsprozesse. Wichtig ist dabei, dass eben die globale Differenzierung jetzt von auf der Ebene von Löhnen trotz dieser Verlagerung von industriellen Kapazitäten bis zumindest die frühen 2000er Jahre weiter auseinandergetriffen ist. Das ist auch auf der Ebene jetzt von Arbeiterbewegung keine vergleichbare Internationalisierung gibt, höchstens hochqualifizierte sind stärker in transnationaler Vernetzung, da es vor allem eine starke Fragmentierung gibt, dieses sehr buntscheckiges Bild hat, eine lange Zeit der Schockstarre als Folge davon und jetzt eigentlich in den letzten Jahren, Silber hatte immer die Beispiele Südkorea, Brasilien, Südafrika, noch so aus den 80er Jahren, Arbeiterbewegungen, die als Folge von Kapitalverlagerung unter anderem entstanden sind, aber dann auch in der Phase gespielt ist jetzt seit neuestens eben insbesondere in Ostasien wieder verstärkte Konflikte gibt, die, wenn die Zeitung aufschlägt, wird ein riesengroßes zweiseitiges Extra in der Süddeutschen Zeitung entdeckt haben, wo massiv darüber berichtet wurde, aber dass diese Aktivitäten von neuen Arbeiterbewegungen auch primär nationalen Bezugsrahmen bisher haben, gleichzeitig aber durch das regional, global, also in verschiedenen Regionen wieder, durch die Struktur der globalen Restrukturierung eigentlich es auch große Weltregionen gibt, die viel stärker nochmal von Prekarität, einem wachsenden informellen Sektor, sehr schön von Mike Davis, Planet of Slums dargestellt, gibt Lateinamerika, Afrika, also subsaharisches Afrika und dort ist eben eine ganz andere Fragestellung. Schritte, Restrukturierung nicht oder gestoppt von Ausdehnung zum Beispiel von Prozessen im neuen Konstitutionalismus in den Amerikas, also unter LK-Abkommen, nur möglich waren, eigentlich über den Zugriff von nationalen Projekte und das wo transnationale Staatsgewalt angegriffen werden konnte. Ich halte ganz kurz so als These für, weil es um Klassenpolitik geht, ich denke, dass trotz jetzt dieser ganzen Argumentation, es stärkere Transnationalisierungsprozesse gibt, und jetzt werden wir so genau darauf eingehen, dass der Nationalstaat weiterhin für politische Auseinandersetzung im Zentrum steht, auch eine sehr, sehr wichtige Plattform ist, um auf der Ebene von Verdichtung, zweiter Ordnung dort Klassenpolitik zu machen. Und ich habe noch zwei, drei andere. Super komprimiert. Gibt es erstmal Verständnisfragen im Publikum? Nein? Okay, dann geht es mit Alexander Gallas weiter. Ja, hallo. Also, ich sehe schon, dass ihr alle auch so unter der Hitze leidet wie ich. Also, ich glaube, ich muss mich wirklich hier kurz halten. Dafür wird es dann natürlich auch ein bisschen holzschnittartig oder auch komprimiert, ich weiß es nicht. Eigentlich hatte ich vor, vier Sachen zu machen. Einmal ganz kurz einen Analyserahmen, den ich benutze, zu diskutieren, dann die von mir im Inputpapier gestellte Hausaufgabe zu erledigen, nämlich auf die Frage einzugehen, was denn mit der Transnationalisierung im Verhältnis zu Staat und Klassenverhältnissen auf sich hat. Dann nochmal zu zeigen, wie ich mit meinem Ansatz irgendwie oder wie ich diesen Ansatz operationalisiere und was ich damit analysiere und daraus eine These ableite. Im Interesse aller werde ich mal sehen, ob ich die letzten beiden Punkte wirklich mache oder nach Punkt 1 und 2 stehen bleibe. Den letzten zuerst, das macht keinen Sinn, also das erschließt sich nicht. Der Ansatz, den ich verwende, nenne ich neopotenzasianischen Ansatz, wie Stefan schon genannt hat. Und ich möchte beginnen, indem ich Stefanis Unterscheidung nochmal aufgreife, weil ich sozusagen schon das Gefühl habe, dass wir im Laufe dieser Konferenz doch immer klarer festgestellt haben, wo unsere Differenzen liegen. Und das ist auch was wert, wie wir zusammenkommen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es soziologisch und politökonomisch nennen würde. Ich bin Soziologe, beziehe mich sehr stark auf Marx und Poulantzas, also und interessiere mich auch sehr für Politik und Ökonomie. Also mein Vorschlag wäre, und das ist natürlich schon etwas holzschnittsartig, vielleicht könnten wir einen Unterschied machen zwischen Klassentheorie und Analyse und Klassenkampftheorie und Analyse. Was meine ich damit? Poulantzas Ausgangspunkt ist ganz klar bestimmt, das sind die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Insofern werden Klassen als Verhältnis, und zwar als antagonistisches Verhältnis mit zwei Polen, Kapitalistenklasse, Arbeiterklasse, begriffen. Dazu gibt es auch ein schönes Zitat von Althusser, auf das sich der Poulantzas bezieht. Althusser hat irgendwo mal gesagt, also man kann sich nicht Klassenauseinandersetzungen wie ein Rugby-Spiel vorstellen, wo am Anfang des Spiels auf zwei Seiten die Mannschaften stehen und dann irgendwann aufeinander losrennen. Sondern der Ausgangspunkt ist der Antagonismus, der Ausgangspunkt ist der Kampf. Und im Prozess des Kampfes konstituieren sich dann Klassenakteure. Und natürlich, da greife ich auch was auf, was schon Karl Reiter thematisiert hat, ist es ein großes Missverständnis zu meinen, dass das dann auf einer empirischen Ebene in der Klassendichotomie enden würde. Sondern man fragt sich, wie dieser Mechanismus sozusagen, wie mit diesem Antagonismus umgegangen wird. Insofern ist meine Perspektive auch verwandt, aber anders als die der Revolutionstheorie, weil sie auch eine Form der Herrschaftsanalyse versucht und sozusagen die Frage zu stellen versucht, wie sozusagen Herrschaft auf staatlicher und politischer Ebene reproduziert wird. Der entscheidende Gedanke von Poulantzas ist da der Begriff der Verdichtung, den Stefan schon genannt hat. Die Annahme ist, kapitalistische Produktionsverhältnisse können nur existieren, wenn ökonomische und politische Herrschaft getrennt sind. Das heißt, es gibt eine unmittelbare Verfügung der Kapitalisten über den kapitalistischen Produktionsprozess, aber das, daraus folgt noch nicht automatisch, dass sie auch den Staat einfach als Instrument kontrollieren, sondern politische Herrschaft wird zumindest in den Zentren des Kapitalismus zumeist über demokratische Verfahren legitimiert. Die Großteile der jeweiligen Bevölkerung können abstimmen. Das bedeutet auch, dass subalterne Kräfte Positionen im Staat beziehen können. Insofern bilden sich Klassenverhältnisse auch im Staat ab, aber nicht eins zu eins, sondern gebrochen durch die spezifischen Selektivitäten und Mechanismen der Staatsapparate, die dann, und das ist der letzte wichtige Gedanke von Polanzas, und darin besteht eben dann der Prozess der Verdichtung in einem aktiven Sinne, bedeuten, dass es eine Tendenz dazu gibt, dass sich die Kapitalistenklasse als so etwas, was eher Block an der Macht nennt, konstituiert unter der Führung einer hegemonialen Fraktion, und gleichzeitig ist auch eine Tendenz zur Spaltung der Arbeiterklasse gibt und teilweise Korruptierung. Gut, wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten, super. Bin auch ganz erstaunt. Okay, also dann war im Papier die Rede davon, dass es also transnationale Investitions- und Akkumulationsstrategien gibt und was das sozusagen dafür bedeutet, wie Staatlichkeit sich entwickelt. Und ich habe besonderes Interesse an der politischen Ökonomie und der Geschichte Großbritanniens. Das wird Stefan vielleicht erstaunen, weil er da, glaube ich, schon so versucht hat, ein bisschen eine Differenz einzuziehen für die Diskussion. Also ich halte den Nationalstaat auch für sehr wichtig, weil gerade wenn man sich fragt, mit welchen Strategien innerhalb des Staates Klassenherrschaft produziert wird, sieht man sehr, sehr große Unterschiede. Nichtsdestotrotz gibt es transnationale Investitions- und Akkumulationstendenzen, das ist klar. Und um diesen Ausgangspunkt ein bisschen zu entwickeln, würde ich eben auf das Beispiel Großbritannien verweisen, wie ich das sozusagen sehe, wie sich das auf Staat- und Klassenverhältnisse auswirkt, und würde sagen, dass die Regierung Thatcher sozusagen, wenn man so will, Transnationalisierung als einen Moment ihrer Klassenpolitik angewandt hat. Also dass das sozusagen eine auf nationalstaatlicher Ebene formulierte Strategie war, um Klassenherrschaft zu erneuern und zu reproduzieren, und nicht sich so darstellt, dass sozusagen die Transnationalisierung erst passiert und dann reagieren irgendwelche Kräfte im Staat darauf. Nein, diese Kräfte im britischen Staat haben ganz aktiv daran mitgewirkt, sozusagen dafür zu sorgen, dass es sowas wie transnationale Finanzmärkte gibt, insbesondere im Bereich der Finanzmärkte. Und ich würde das als eine Doppelbewegung auffassen. In den 70er Jahren ist Großbritannien in einer sehr tiefen Krise, und innerhalb dieser Krise stellt sich sozusagen die Frage, wie wir ja auch heute schon gehört haben, was kommt nach einer Krise, wie kommt man da wieder raus? Und das Angebot von Thatcher ist eben ein neoliberales, was auf zwei Dinge setzt, nämlich einerseits die City of London zu positionieren in den in Entstehung begriffenen Finanzmärkten als ein zentraler Knotenpunkt, und andererseits sozusagen die britische Wirtschaft nach außen zu öffnen und über so eine Art von tatsächlich Race to the Bottom die britische Ökonomie auszurichten, nämlich mit billigen Jobs, langen Arbeitszeiten und so weiter im westeuropäischen Vergleich Investitionen anzuziehen. Insofern würde ich das als eine Art Doppelbewegung der Externalisierung nationaler Tendenzen sehen, denn natürlich war es ein nationales politisches Projekt, was auch was eine Antwort auf eine spezifisch britische Krise war, aber es war natürlich gleichzeitig auch eine Internalisierung globaler Tendenzen, die sich in der globalen Ökonomie zu diesem Zeitpunkt dargestellt haben. Offensichtlich habe ich noch Zeit, also ich versuche mal, dann tatsächlich nochmal sozusagen zu zeigen, wie ich mit dem Begriff der Verdichtung irgendwie operiere und versuche sozusagen politische Analyse. Na gut, jetzt habe ich angefangen, politische Analyse zu betreiben. Und Das versuche ich dann mal ganz schnell. Ich würde sagen, dass es sozusagen eine Bewegung gibt im britischen Staat von einem Nachkriegsarrangement, in dem der Klassenantagonismus in einer Weise verdichtet wird, naja, wie soll man das beschreiben, als eine Art Entschleunigung dieses Antagonismus. Es werden also korporatistische Institutionen etabliert, in denen Aushandlungsprozesse stattfinden, und es wird sozusagen jetzt wieder ganz krude ein Deal gemacht. Liebe Gewerkschaften, haltet euch zurück bei Lohnforderungen und Arbeitskämpfen und so weiter, dafür kriegt ihr einen Wohlfahrtsstaat und ihr kriegt Vollbeschäftigung. Also insofern kann man durch die Existenz dieser korporatistischen Kommunikationskanäle und Aushandlungsgremien innerhalb des Staates oder am Rande des Staates sehen, dass der Antagonismus tatsächlich in dem britischen Staat aufweisbar ist, aber sozusagen diese Gremien haben auch eine Wirkung darauf, die Klassenkämpfe in Bahnen zu lenken, wie es auch heute früher hieß. In dieser Krise der 70er Jahre haben wir dann eine Situation, wo diese Entschleunigung nicht mehr funktioniert und es dann zu einer Zuspitzung kommt. Und zwar auch eine Zuspitzung am Staat. Also es ist nicht nur so, dass es in den 70er Jahren massive Streikwellen gibt und die Arbeiter, die britische Arbeiterbewegung mit sehr militanten Kampfformen kämpft, sondern es ist auch auf der Ebene des Staates eine Polarisierung zu sehen, und zwar politisch auf der Ebene der Parteien dahingehend, dass die konservative Partei unter der Führung Thatchers sozusagen nach rechts geht und einen neoliberale Umstrukturierung vorschlägt und die Labour Party relativ zeitgleich nach links rückt und bestimmte Kräfte der Labour Party gar sozusagen darüber nachdenken, also diesen Moment und diese Krise der 70er Jahre als einen Anfang einer Transformationsbewegung zu nutzen. Wer gewonnen hat, wissen wir. Was passiert dann? Naja, also Thatcher geht sehr offensiv vor mit eben dieser Transnationalisierungsstrategie, aber auch mit blanker Repression. Es wird sozusagen die Arbeiterbewegung frontal angegriffen und es werden autoritäre Maßnahmen durchgesetzt, repressive Staatsapparate aufgebaut. Eine der repressivsten Gesetzgebungskörper in Bezug auf Arbeitskämpfe geschaffen und so weiter. Und unter Blair haben wir dann sozusagen eine Form der Konsolidierung, dieser Abdrängung der Repräsentanten der Arbeiterklasse aus dem Staat. Also sozusagen, da werden wieder so auf sehr niedrigem Level Konsultationen eingeführt, aber im Prinzip bleibt die Arbeiterklasse an der Peripherie stehen. Also wir haben so eine Vorrückbewegung und dann wieder sozusagen eine Rückwärtsbewegung, wenn wir das auf die Ebene des Staates ziehen. Ich möchte enden mit einer These, die ich auch gerne zur Diskussion stellen möchte. Es ist natürlich ein Problem, meines Erachtens, wenn die Stellung der Repräsentanten der Arbeiterklasse innerhalb des Staates angegriffen werden, und zwar deshalb, weil das meines Erachtens zu einer Erosion der Legitimität demokratischer Institutionen führt. Das ist sozusagen dieses alte staatstheoretische Argument, was ich am Anfang genannt habe, in der Tradition der marxistischen Staatstheorie, dass eben ökonomische Herrschaft von politischer Herrschaft getrennt ist und sozusagen, wenn sie deckungsgleich sind, dann funktionieren vielleicht kapitalistische Produktionsverhältnisse nicht mehr so gut. Insofern wäre die Frage, ist das so? Also sozusagen, ist es ein Problem, wenn es zu so einer Erosion der Legitimität kommt, was sozusagen Bürgerliche so nett immer Politikverdrossenheit nennen, die in Großbritannien sehr verbreitet ist? Und was bedeutet das sozusagen für die Entwicklung in den nächsten Jahren, wo, da kann ich dann vielleicht in der Diskussion noch mehr dazu sagen, mit den Budgetplänen, die gerade rausgekommen sind, sozusagen relativ klar ist, dass es zu einer Verschärfung dieser Situation kommen wird. Okay, jetzt haben wir gehört, dass man weniger von transnationalen Klassen als vielmehr von transnationalisierten Klassenfraktionen sprechen kann, dass es sich bei Fußball-Klassenkampf weniger um ein Rugby-Spiel handelt, als vielleicht um ein draufeinander losrennen. Nein, vielleicht auch nicht. Wir haben gehört, dass der Nationalstaat noch immer nicht an Bedeutung verloren hat und dass vielleicht eine nationalübergreifende Ähnlichkeit eher in einer Schwächeperiode besteht, wie dem auch sei. Jetzt hat die Stefanie das Wort und jetzt geht es eher um Gewerkschaft und soziale Bewegung, wenn ich das richtig habe. Gut. Ja, mein Input ist tatsächlich ein bisschen auf einer anderen Ebene. Es geht um Gewerkschaften. Zwei Grundgedanken zu dem Problem, was ich ja von mir schon benannt habe, nämlich der Frage, wie weit trägt der politökonomische Klassenbegriff heute noch und was können wir, nicht dass der sinnvoll ist oder dass man den irgendwie nutzen kann, aber was kann der uns weiterhelfen an den aktuellen oder auch gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen. Dazu zwei Gedanken, einen positiven, der wird kürzer und eine Problematisierung, die wird ein bisschen länger. Damit würde ich dann auch was dazu sagen, was unter der Überschrift von diesem Panel hier firmiert, sind Gewerkschaften Klassenmacht. Trotz der anregenden Diskussion in der Pause über Bourdieu, den ich sehr, sehr schätze und so weiter, mache ich jetzt mal hier stark und stehe auch dazu, das ist jetzt der erste positive Punkt, es macht Sinn, von der prinzipiellen Unterscheidung Eigentumsverfügung oder eben nicht im Kapitalismus auszugehen und danach auch eine ganz grundlegende Klassenunterscheidung zu machen. Was ist das für eine Verfügung? Das ist eine private Verfügung. Das ist ja so ein bisschen irritierend, dieser Begriff. Privat ist eben nicht persönlich gemeint, sondern privat steht hier für nicht öffentlich. Wir können uns jetzt nicht alle gemeinsam darüber unterhalten, ob VW morgen noch Autos produziert, aber auch nicht gesellschaftlich. Das wird sozusagen, die Frage wird sofort brisant, wenn man sich überlegt, und diese Debatten gab es ja, war der Realsozialismus eigentlich noch eine kapitalistische Gesellschaft? Und da war ein gängiges Argument, das war aber darum nicht, weil da eben kein Privateigentum vorgeherrscht hätte. Und man müsste hier sehr viel über den Privatheitsbegriff diskutieren. Wichtig ist, privatkapitalistische Produktion als ein Gegensatzpaar zu einer mitgedachten gesellschaftlichen, öffentlichen, fürs Gemeinwohl ausgerichteten Produktion oder, um es nochmal zuzuspitzen, das Einzelne gegen das Gesamte. Diese Problematik, die dieser alte politökonomische Klassenbegriff ja einfach noch in sich, nicht noch, er tut es einfach, das ist also sozusagen, das bringt er auf den Punkt, kann man aus meiner Sicht heute politisch durchaus wiederbeleben. Also wenn wir von Privatisierung öffentlicher Daseinsvorsorge sprechen, dann haben wir genau diese Frage am Wickel. Mit der Schwierigkeit, die ich genannt habe, dass bislang zu privat das Gegenstück immer staatlich genannt wird und man müsste diskutieren, ist staatlich wirklich gesellschaftlich? Und es gibt ja solche Diskussionen, beispielsweise in Frankreich, und das sind so meine Lieblingsdiskussionen, deswegen sage ich das auch hier, nämlich welche Bedürfnisse sollen denn wie gesellschaftlich befriedigt werden? Also diese berühmten Diskussionen um öffentliche Dienste, Infrastruktur und so weiter für alle, Schulbesuch, Gesundheit, Transport und so weiter. Also mit der Privatisierungsdynamik heute, denke ich, kann man an diesem Aspekt, zentralen Aspekt des Klassenbegriffs anknüpfen, mit der Schwierigkeit, denke ich, darüber hinaus zu gehen, das Gegenstück staatlich nicht stehen zu lassen, sondern mal sich Gedanken zu machen, was es eigentlich mit gesellschaftlichem Interesse auf sich hat und ob das mit dem staatlichen zusammenfällt. Die Gewerkschaften in Deutschland und in Frankreich nur zum Teil, oder in Deutschland treiben die Gewerkschaften diesen Aspekt des Klassenbegriffs nicht voran. In Frankreich tun sie das zum Teil mit den Debatten, die ich genannt habe. In Deutschland mittlerweile ein bisschen die Verdi, aber im Prinzip bleibt etwas anderes vorherrschend, nämlich auf der einen Seite zwar eine Demokratisierungsdiskussion, also wo wir auch wieder diese Verfügungsfrage am Wickel haben, wer bestimmt denn eigentlich, wofür, mit welchen Mitteln, in welcher Richtung, mit welchen Ergebnissen produziert wird, wie es organisiert wird. Das gibt es schon als Diskussion mit über Gruppenarbeit, mit der Art von Lean Production, über Aufsichtsratsmitbestimmung, das berühmte Co-Management und so weiter. Aber auch von gewerkschaftlicher Seite wird die gesellschaftliche Nützlichkeit nicht thematisiert, sondern es bleibt eine Staaten ausgerichteten Produktionsprozesses. Das kann man deutlich daran erkennen, wenn man sich jetzt zum Beispiel nochmal die Autoindustrie vornimmt und darüber Demokratie, innerhalb eines Unternehmens Demokratisierungsprozesse anstoßen will. Das bleiben aus meiner Sicht Demokratisierungsprozesse in einer privat ausgerichteten Grundstruktur und unternehmerischen Produktion. Aber erster positiver Punkt, eigentlich könnte man doch gerade heute den Klassenbegriff im Zuge dieser Debatte Privatisierung, Reprivatisierung, was wollen wir, wofür wollen wir leben, was ist ein gutes Leben, und so weiter wieder stark machen. Schwieriger finde ich es mit dem zweiten Punkt. Das betrifft den Ausbeutungsbegriff, der damit zusammenhängt in dieser Klassenvorstellung. Über Ausbeutung ist ja erstaunlicherweise auf dieser Tagung wenig gesagt worden, also wenig Theoretisches gesagt worden. Und es gibt meines Erachtens eine klassische Darstellung, die auch zu einer relativen verbreiteten Banalisierung führt. Die klassische Darstellung ist, die Arbeiter produzieren ein Mehrprodukt, das heißt über ihren unmittelbaren Reproduktions- oder über ihren Reproduktionsbedarf hinaus. Dieses Mehrprodukt wird angeeignet von der Kapitalseite und in Mehrwert umgewandelt. Das ist ja so weit so gut, das kann man im Prinzip auch noch so nachlesen. Allerdings, ich spitze das mal zu, besteht hier eine Gefahr, nämlich den Kapitalismus und den Ausbeutungsbegriff darin als ein Wegnehmenbegriff zu verstehen. Also das, was eigentlich den Arbeitern gehört, was sie ja selber produziert haben, wird von den bösen Kapitalisten weggenommen. Ich habe tatsächlich genau vor einer Woche in einer Diskussion gesessen, wo mir ein Mitdiskutant, der auch belesener Marx-Kenner und so weiter war, die passenden Zitate dafür geliefert hat, für genau diese Sichtweise. Ich zitiere diesen Kollegen, Zitat Anfang: Kapital ist die Möglichkeit, Werte, die die Arbeiter produzieren, nicht zurückzugeben, sondern zu behalten und dann wieder weiter neue Arbeiter auszusaugen. Zitat Ende. Und zweites Zitat ist, Zitat, Kapital ist, dass man die Werte, die der Arbeiter schafft, ihm nicht gibt. Das ist ein Ausbeutungsbegriff, der problematisch ist. Da geht es um das Wegnehmen. Man könnte diese Dinge noch anders kritisieren, also was ist eigentlich der Wert und realisiert sich das, was wert ist, nicht auch erst im Tauschakt und so weiter. Ich will aber auf was anderes raus, nämlich die Werte, die hier als positiv dargestellt werden, bleiben sozusagen per se erstmal gute Werte, sie gehören nur leider nicht dem Arbeiter, während doch der Witz am Kapitalverhältnis ist, dass Arbeiter und Kapitalisten, Kapital und Arbeit von vornherein ein Verhältnis eingehen, um Werte, also um Produkte zu produzieren, die sich auf dem Markt realisieren müssen, also von vornherein ein privat, nicht gesellschaftlich ausgerichtetes Produktionsverhältnis eingehen. Natürlich gibt es da jede Menge Überschneidungen zwischen diesen zwei Dingen. Wir müssen ja brauchbare Güter an irgendeinem Punkt herstellen. Insofern sind die Werte, die der Arbeiter schafft, notgedrungen auch mehr oder weniger nützliche Werte. Sie sind es aber nicht, wie es in dieser starken Überzeichnung beschrieben wird, per se. Und das einzige Problem ist nicht, dass diese Werte nicht erhalten werden. Anders nochmal gesagt, die Arbeitskräfte selbst, die lebendige Arbeit, werden in ihrer Anwendung durch das Kapital von vornherein auf Kapitalverwertung hin ausgerichtet, organisiert, angewendet, und zwar auf der Inhalt ihrer Produktion. Es ist sozusagen keine Hülle des Kapitalisten, sondern das beginnt in der Produktion selbst. Jetzt wird es aber schwierig, weil dieser Stolz auf die eigenen Produkte, diese sozusagen die Werteschaft der Arbeiter, ja gerade mit der Herausbildung der modernen Industriegesellschaft, der berühmte Facharbeiterstolz gehört dazu, ein wichtiges Moment war eben auch Klassensolidarität zu schaffen. Das heißt, es wurde gesagt, wir verdienen unseren Lohn, weil wir ordentlich arbeiten. Wir verdienen gute Behandlung und Arbeitszeitverkürzung, weil ohne uns diese Gesellschaft hier zusammenbrechen würde, dann hätten wir keine Häuser, keine Schulen, keine Autos, kein gar nichts. Das ist ja sozusagen durchaus auch, also hat eine sehr, sehr progressive Seite. Allerdings, also die Klassenposition, diese Klassenpositionierung als der eigentliche produktive Faktor in der Gesellschaft ist auch eine positive Selbstvergewisserung. Auf der anderen Seite aber ganz klar hat er zu Ausgrenzung, Rassismen, Frauenfeindlichkeiten, Sexismus und so weiter mit sich gebracht. Und die Frage wäre, ob am Ende der Wachstumsgesellschaft, am Ende des Fordismus, diese quasi unkritische Sichtweise auf alles, was produziert wird, nicht längstens überfällig ist und man vielmehr in die Produktion reingehen muss und selber mal sagen muss, was schaffen wir eigentlich, wenn wir die Werte schaffen. Das ist aus meiner Sicht, und das ist sozusagen die Konklusion, auf der ich gerade mich bewege, ist aus meiner Sicht die schwierige Aufgabe, vor der Gewerkschaften stünden, ich weiß nicht, ob sie das hinkriegen können, aber vor der vielleicht kritische Intellektuelle stehen können, nämlich auf der einen Seite den Klassenwiderspruch durchaus zu stärken, gegen eine neoliberale Individualisierungsscheiße, sag ich jetzt mal, gegen Verarmungstendenzen, gegen Lohndrückerei, die kaum noch so beschreibbar ist. Auf der anderen Seite das aber so zu tun, dass die Klassenidentität selbst als eine relative wahrgenommen wird. Also sozusagen auf der einen Seite muss man auf diese Arbeiteridentität zurückgreifen, auf der anderen Seite muss sie aber auch in Frage gestellt werden können, beispielsweise mit der Frage, was produzieren wir hier eigentlich? Wenn man das so veranschlagt, diesen Maßstab, ist auch klar, das tun deutsche Gewerkschaften und ich würde mal behaupten, wenige sonst noch auf der Welt auch nicht. Also die Frage bei dem, wie hieß dieses Rettungspaket da, Blechpauschale oder was? Abwrackprämie, genau. Ja, genau. Ja, also ich bin halt auch etwas, ja, also eine Abwrackprämie, das ist ja auch rauf und runter diskutiert worden, passiert das Gegenteil. Und es passiert nicht nur, weil die Bosse da oben irgendwie nichts Besseres auf die Reihe kriegen, sondern natürlich auch, weil um die Frage ist, irgendwie für die Kollegen, wie ist es eigentlich möglich, sich 40 Jahre, 40 Stunden in der Woche mit dem Auto zu beschäftigen und dann plötzlich zu sagen, naja, ist vielleicht doch nicht so toll, so ein Auto. Also das ist natürlich eine schwierige Frage, aber Fakt ist, deutsche Gewerkschaften sind in ihrer Mehrheit hier mehr Klassengewerkschaften, als es in meiner Position richtig wäre. Sie sind in einer gewissen Weise affirmativ Verteidiger eines Klassenstandpunktes, nämlich eines identitären, die Werteschaft der Arbeiterstandpunktes, den es für eine Transzendierung von Klassenverhältnissen aus meiner Sicht eigentlich zu überwinden gibt. Vielen Dank. Ja, kurz vor Abpfiff dieser Konferenz möchte ich auch noch was sagen, aber ich werde keinen Vortrag halten, keine Angst, ich werde nur was zur Diskussion sagen, weil ich finde, ich glaube, also ich nehme den Gesichtern, dass möglicherweise das einfacher ist, als jetzt wirklich noch so einen zusammenhängenden Vortrag zu halten, und ich möchte gerne total irritiert mit diesem Mikrofon, naja. Ich möchte gerne was zur Diskussion sagen, also zu drei Punkten eigentlich. Das schließt alles an das an, was, oder mehr oder weniger ein Ausschnitt dessen an, was wir heute den Tag über diskutiert haben, aber auch an das, was eben gesagt wurde zum Teil. Der erste Punkt ist so, das, was heute Morgen so verhandelt wurde, für mich ein bisschen überraschend, als Gegensatz von Standortkämpfen und Riots, fand ich ein ganz eindrückliches Bild. Das zweite ist dieses Thema nicht normierte Kämpfe, also die Frage, wann kommt es eigentlich zum Bruch? Und das dritte ist die Frage der Partizipation, zu der eigentlich, dachte ich, Alexander ein bisschen mehr sagen wollte, aber ich glaube, das war so irgendwie so ein bisschen schwierig wegen der Zeitstruktur. Ich hoffe, dass ich das in 7 Minuten ungefähr schaffe. Und zwar, vielleicht muss ich noch kurz sagen vorher, also mein Ausgangspunkt ist eigentlich nicht Gewerkschaftstheorie. In dem, was ich mache, setze ich immer so vielleicht so ein bisschen sperrige Setzung, dass Gewerkschaften eigentlich nur oder überhaupt die Arbeiterinnenbewegung in ihrer organisierten Form nur Ausdruck von sozialen Kämpfen. Organisierung ist Ausdruck von sozialen Kämpfen und zwar auch kein einfacher Ausdruck, sondern es gibt da ein schwieriges dialektisches Verhältnis. Das ist sozusagen mein Ausgangspunkt. Deswegen rede ich lieber erstmal über soziale Kämpfe, bevor ich so über die Gewerkschaften spreche. Aber zum ersten Punkt, also Standortkämpfe versus Riots, das, was heute Morgen diskutiert worden ist. Dazu würde ich gerne sagen, dass ich glaube, dass, das hatte ich heute in der Diskussion auch schon mal kurz angesprochen, dass ich glaube, dass wenn man jetzt nur von diesen Standortkämpfen ausgeht, also das böse Beispiel Opel, wie hast du jetzt eben gesagt, Abwrackprämie, also von diesen Sachen ausgeht und sagt, das sind so, ist eine bestimmte Form von Politik, die mit dem Staat zusammen verhandelt und dem Unternehmer zusammen verhandelt, Verschlechterung der Situation der Kernbelegschaften, Beisicherung der Standorte oder der Arbeitsplätze. Und das sozusagen als dominante Politik der Gewerkschaften sieht im Moment, dann würde ich dazu gerne sagen, dass ich glaube, dass man beachten muss, dass es immer auch historisch ein Verhältnis gab zwischen der Dominanz von so einer Art von Politik, also Korporatismus, auf der einen Seite und den Bruchpunkten und Rissen, die es immer in dieser Politik gab. Ich meine, das kann man sozusagen historisch viel weiter ausholen, verfolgen. Ein gutes Beispiel dieses schwierigen, prekären Verhältnisses der Standortpolitik ist meines Erachtens zum Beispiel die ganze Sanierung der Montanindustrie schon seit Mitte der 50er Jahre. Also im Bergbau hat man ganz viele Beispiele in der Bundesrepublik von so einem tripartalen Regulieren, von dem Verschwinden, des Verschwindens eines Sektors, das aber auch immer wieder zu gewaltsamen Brüchen geführt hat. Also gewaltsam auch sozusagen, auch durchaus im Wortsinn, die dann mal mehr oder weniger versteckt waren, aber auf jeden Fall gab es diesen Widerspruch immer. Und ich glaube, wenn wir jetzt sozusagen diese Standortspolitik, die jetzt gemacht wird, als Dominanz setzen, müssen wir diese Brüche auch sehen. Und ich finde es richtig, dass das gesagt worden ist heute Morgen, ich finde es richtig zu sagen, natürlich müssen wir auch sehen, dass diese Art von Politik eine eigene Rationalität hat, also dass es eine Art von systemimmanenter Interessenwahrnehmung auch ist. Aber ich glaube, was wir verfolgen müssen, ist, würde ich auch vorschlagen, das zeitlich so ein bisschen weiterzufassen, habe ich heute Morgen ja schon gesagt, ist meines Erachtens den Kontext, in dem diese Standortpolitik verortet ist. Und das ist erstens meines Erachtens ihre Krise zwischen ungefähr 2004 und 2007, als in der soziologischen Forschungsgruppe, das passiert ja meistens ziemlich spät, aber auch so innerhalb der Arbeiterinnenbewegung und der Gewerkschaftslinken und so, darüber gesprochen worden ist, dass solche Beispiele wie Opel, das ist heute das böse Beispiel, und auch viele andere Betriebe, die durchaus nicht nur normativ und institutionelle Arbeitskämpfe erlebt haben, Ausdruck davon sind, dass die Legitimation dieser Standortpolitik sinkt. Jetzt haben wir eine Befestigung dieser Politik in der Krise, aber ich glaube, das ist einfach nicht sicher. Und ich glaube, dass diese Unsicherheit auch damit zu tun hat, das ist sozusagen der zweite Punkt, und das habe ich heute Morgen ja auch schon mal kurz erwähnt, dass diese Trennung zwischen Standortpolitik und sozialen Kämpfen und Riots eigentlich relativ willkürlich ist. Also das, was Stefanie heute Morgen gesagt hat, finde ich richtig. Also dass Riots von der radikalen Linken oft so, oder sagen wir mal nicht normierte Kämpfe, Labour Unrest von der radikalen Linken, Kämpfe von unten, oft so gesehen werden als Alternative zu dieser Gewerkschaftspolitik, so wie sie jetzt forschend ist. Aber das ist eine normative Setzung. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass auch Riots sozusagen ihre Rationalität haben, genau wie die Standortpolitik selbst. Und dass es auch nicht nur Riots gibt, die so von unten und organisch, basisdemokratisch organisiert sind, sondern verschiedene Formen, andere Artikulationsformen in Arbeitskämpfen. Und ich glaube, die Schwierigkeit, die sich damit verbindet, ist, dass im Zweifelsfall die sozialen Kämpfe und die Arbeitskämpfe immer zwischen diesen verschiedenen, mehr oder weniger institutionellen Formen in Wirklichkeit hin und her springen und es keine so klare Linie gibt, die sozial so zuordnenbar ist, die Kernbelegschaften kämpfen auf eine bestimmte Art und Weise und die Randbelegschaften kämpfen auf eine andere Art und Weise, zumal das soziale Verhältnis, wenn man beim Beispiel VW mal bleibt, in Wirklichkeit ja ziemlich stark vermischt ist. Also bei VW gab es das 5000x5000 Projekt, es gibt sozusagen auch breite Randbelegschaften mittlerweile. Einer der wesentlichen Kämpfe am Anfang der Krise war der Streik der Leiharbeiter, junger Schreibereiarbeiter von VW in Hannover. Das sind Phänomene, die wir da in diesem Kontext nicht so sehr beachten. Und ich glaube, es ist einfach zu einfach, ist, so eine Gegensetzung zu machen. Und ich glaube sogar, dass es zu einfach ist, die bundesdeutschen Gewerkschaften, welche auch immer, nicht nur die IG Metall, endgültig sozusagen auf dieser Seite der Standortpolitik zu verorten, weil wir wissen ja, dass bundesdeutsche Gewerkschaften recht flexibel sind eigentlich und sich im Zweifelsfall anderen Formen von Artikulationen auch anpassen können. Also ich finde es nicht sicher, dass sozusagen das, was im letzten halben Jahr gesprochen worden ist, da endgültig ist. So, jetzt habe ich zu dem Punkt schon viel mehr gesagt, als ich eigentlich sagen wollte. Dann sage ich mal ganz kurz ein Missverständnis, was diese nicht normativen, nicht normierten Kämpfe betrifft. Ist aus meiner Sicht, also das ist ja Übersetzung Pivot und Cloud, Non-Normative Struggles, das kann, Normative kann man als normiert und als normativ übersetzen. Was Pivot und Cloud nach meiner Meinung sozusagen sagen, ganz stark, das ist, glaube ich, schließt auch an das an, was Margarete vorhin ein bisschen gesagt hat, ist, der Ausgangspunkt ihrer Theorie ist, der Alltag funktioniert nicht mehr. Die normalen gesellschaftlichen, alltäglichen Rituale sind nicht mehr aufrechtzuerhalten. Und sie sagen, also um das mal zu zitieren, normally people would blame God or themselves, wenn es darum geht, sozusagen ihr Schicksal, ihr verdientes Schicksal zu definieren. In Ausnahmefällen entsteht sowas wie Kollektivität und Dynamik, aber die entsteht sozusagen nicht aus dem Verhältnis zur Institution, sondern aus der Dysfunktionalität des Alltags. Das ist mir ganz wichtig zu sagen, das ist zwar eine Diskussion, die sich auf das, was Bernd heute Morgen gesagt hat, ein bisschen bezieht. Bernd ist, glaube ich, jetzt nicht mehr da, deswegen ist es jetzt schwierig. Aber was ist das Feld sozusagen dieser sozialen Kämpfe, die Pivot und Cloud schildern, also die Bürgerrechtsbewegung, die Sit-Down-Strikes in den USA in den 30er Jahren, die Erwerbslosenbewegung und die studentische Bewegung? Das Feld ist nicht sozusagen der Betrieb und der Arbeitskampf, sondern das Feld ist die Diffusion zwischen betrieblichen Kämpfen und sozialen Kämpfen im Territorium einerseits, also im urbanen, in der urbanen Konstellation, im urbanen Territorium und andererseits im sozusagen kollektiven Alltag. Und das führt mich zu dem dritten Punkt, den ich gerne sagen wollte, und damit bin ich auch so gut wie fertig, nämlich zu diesem Punkt, wie legitimiert sich eigentlich dieser neoliberale Kapitalismus? Das ist, was Alexander meinte, die Frage unter Verzicht auf Gewerkschaften, wie sozusagen, wie entsteht so eine Art gesellschaftliche Legitimation für neoliberale Politik. Wir können uns jetzt fragen, also gibt es die eigentlich noch? Na gut, sagen wir mal, die hat sie sich bis vor 2 Jahren legitimiert. Und meines Erachtens ist da ein ganz wichtiger Punkt, der hängt mit dieser Frage der Schuld zusammen, das will ich am Ende kurz erläutern. Ein ganz wichtiger Punkt ist, also nicht nur, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, nicht nur aus meiner Sicht, die neoliberale Situation ist ja sozusagen eine Art Regulation durch Partizipation. Also das ist sozusagen meine Position. Es findet Beteiligung statt. Aktivierung im Zusammenhang mit Hartz IV, Gruppenarbeit, Vertrauensarbeitszeiten, Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung, bestimmte Merkmale sogar der gewerkschaftlichen Politik, also Mitgliederbefragung und Tarifrunden, die sowieso von vornherein ganz klar, wie jetzt bei Verdi beim letzten Mal, nur auf eine bestimmte Art und Weise enden können. Also es gibt eine funktionale Integration von Menschen auf verschiedenen Ebenen, auch auf der Ebene der Gewerkschaften und der sozusagen der Institutionen, die der Arbeiterinnenbewegung nahestehen, durch eine Art von instrumenteller Partizipation. Und ich glaube, dass Blair und Schröder und so diese New Labour-Regierungen auch vor allen Dingen für diese Art von Politik gestanden haben. Und die Aufforderung ist dann sozusagen, um an diesen zweiten Punkt anzuschließen, ist, was immer passiert, also blame yourself. Also du bist dafür verantwortlich, für dein eigenes Leben, für die Organisierung deiner Arbeitszeit, sogar für das Füllen der Bogen in der Arbeitszeit und so weiter. Also sozusagen ein beteiligungsorientiertes Regime, was aber sozusagen instrumentell und funktional beteiligt. Und ich glaube, dass die zwei Punkte, die ich eigentlich vor allen Dingen sagen will zu dieser Diskussion, sind, brauche ich nicht mehr die 2 Minuten, der erste Punkt ist, ich glaube, wir müssen an 2 Punkte anknüpfen. Also betriebliche Auseinandersetzungen oder Klassenkämpfe finden territorialisiert statt, das ist der erste Punkt. Dazu gehört der Zusammenhang, also aus meiner Sicht ist zukünftig der Zusammenhang zwischen Alltag, Routinen, Lebensweisen und so weiter, das hat Margarete ja auch gesagt, und Arbeitskämpfen und Arbeit nicht mehr so zu trennen, sondern muss irgendwie verbunden werden. Es gibt ja auch Politikformen innerhalb der Gewerkschaften, die darauf hinweisen. Und der zweite Punkt ist, wir müssen irgendwie mit diesem Partizipationsregime umgehen. Also wir müssen irgendwie, wenn es um Organisierungsprozesse geht, dann muss irgendwie mit, also ich weiß auch nicht genau, es muss Vorschläge geben, wie sozusagen mit dieser Gleichzeitigkeit von Einbeziehung, Verantwortlichkeit, Schuld und Partizipation umgegangen werden kann. Und das ist, glaube ich, was richtig eine große Aufgabe für die radikale Linke, aber auch für Gewerkschaften und so ist. Und durch die Konzepte, die es jetzt gibt, auch noch nicht richtig, also durch die Konzepte, die es jetzt gibt, gibt es, glaube ich, im Moment noch keine richtige Antwort auf diese Frage.